Es gibt ja jetzt ja mehrere so Präsidentschaften, die die Bundesregierung innehat. So sind zum Beispiel diese G20-Vorsitz, den hat die Bundesregierung und sie hat erklärt, dass ihr Hauptthema Afrika sein soll und dass sie hier einen Marshallplan machen möchte. Was lässt sich denn da aus Sicht der Informationsstelle Militarisierung zu sagen? Also sagen wir mal so, dass man Afrika im Rahmen von diesen G7, G8, G20 Gipfeln irgendwie zum Thema macht, ist jetzt überhaupt nichts Neues einerseits, und dass man auf der anderen Seite große Initiativen startet, die jetzt sozusagen endlich mal die positive Entwicklung Afrikas voranbringen sollen, ist so gesehen auch nichts Neues. Beides sind, glaube ich, Entwicklungen mit einem anderen Ursprung, also im einen Fall jetzt eben national oder europäisch, dass man jetzt sagt, okay, wir betrachten jetzt Afrika als Chancenkontinent und versuchen da Infrastruktur und Investitionen voranzubringen. Auf der anderen Seite, dass man sich bei diesen Gipfeltreffen der größten und wichtigsten Staaten der Groß- und Weltmächte dann irgendwie auch ein bisschen damit schmückt, dass man ja angeblich Gutes für Afrika tun will, das hat man auch schon öfters. Also das war ja zum Beispiel beim G8-Treffen in Heiligendamm auch Thema und davor in Schottland, wo dann hier so Sänger von U2 auch aufgetreten sind. Natürlich wurde ein Schuldenschnitt nicht beschlossen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung hat es dann doch irgendwie das Bild geprägt, dass, sagen wir mal, dann doch die überwiegend weißen Staatenlenker der Großmächte sich ja auch irgendwie kümmern wollen um diesen Kontinent im Süden. Also das ist beides nichts Neues. Ich glaube, dass die Bundesregierung da im Moment aktuell beides auch so ganz geschickt verknüpft, indem sie jetzt eben so eine neue Investitionsoffensive für Afrika startet und vorbereitet, um dann bei dieser Afrika-Partnerschaft-Konferenz der G20 Anfang Juni auch schon recht konkrete Pläne auf den Tisch legen zu können, um die sich dann die anderen Großmächte sozusagen gruppieren können. Dieses Treffen wird dann am 12. und 13. Juni in Berlin sein. Und historisch betrachtet gab es da ja schon nicht nur dieses Live-Aid-Konzert und dergleichen mehr, sondern es gab ja 1884, 85 so eine Konferenz hier in Berlin, wo ja im Endeffekt der afrikanische Kontinent von den Kolonialmächten, den europäischen Kolonialmächten aufgeteilt wurde. Lässt sich da so eine Parallele ziehen oder ist das an den Haaren herbeigezogen? Ja, ich glaube, das ist schon eine interessante Analogie, vor allem auch, weil ja Deutschland, sagen wir mal, zu der Zeit unter den Kolonialmächten eigentlich nicht in der ersten Liga mitgespielt hat und sich dann sozusagen als Makler und Vermittler zwischen den großen Kolonialmächten dann doch auch in die erste Liga mit dieser Konferenz aufschwingen konnte und dann ja auch Gebiete für sich gesichert hat. Was vielleicht ein bisschen ein Unterschied ist, ist, dass die unmittelbare koloniale Präsenz ja damals schon gegeben war und die Großmächte haben sich sozusagen geeinigt, wer da jetzt welche Regionen kriegt. Verschiedene Staaten hatten dann ja Interesse an zusammenhängenden Gebieten, also ihre verschiedenen Kolonien zu vereinigen, was dann andere nicht so gut fanden. Und da wurde sich dann eben in Berlin drauf geeinigt. Während es jetzt so ist, dass natürlich Afrika bei den Großmächten, also bei den G20, wo ja 19 davon eben nicht aus Afrika stammen, schon jetzt oben auf der Agenda steht als Markt, aber vor allem auch als Rohstofflieferanten. Trotzdem ist zu erwarten, dass es so ein bisschen mit dieser Aufwertung als Chancenkontinent und so einer gemeinsamen Erklärung, jetzt wird in Afrika investiert, im Grunde so ein letzten Endes schon stattfindender kolonialer Wettlauf nochmal beschleunigt wird. Also gerade unter dieser humanitären oder entwicklungspolitischen Argumentation, wir müssen jetzt in Afrika investieren und Infrastruktur aufbauen etc., was sich dann eben aber praktisch auch als Konkurrenz, also im Rahmen von einer zwischenstaatlichen innerimperialistischen Konkurrenz stattfinden wird. Das heißt, da wird auch ein bisschen der Startschuss für einen neuen oder intensivierten Wettlauf um Afrika gegeben werden. Das, finde ich, steht außer Zweifel. Dieser Wettlauf um Afrika im Endeffekt wird dann Marshallplan genannt. Was ist davon zu erwarten? Na, sagen wir mal so, das ist jetzt das Konzept, das die Bundesregierung so im Vornherein vorbereitet. Das wurde jetzt so Ende 2016 vorbereitet, ging dann 2017 groß an den Start. Es gibt da so ein Papier mit verschiedenen Thesen zur Entwicklung Afrikas. Im Grunde liest sich da einiges ganz gut. Also da steht zum Beispiel drin, das finde ich bemerkenswert, dass da das Wort Ausbeutung auch drin auftaucht. Afrika braucht weniger Ausbeutung und mehr eigene Wertschöpfung. Das heißt, also so mal ganz grob gesagt, dass man da einfach nicht nur die Rohstoffe abbaut, sondern sie vielleicht auch gleich verarbeitet oder nicht nur das Gemüse anbaut, sondern auch gleich in Konserven packt. Aber absehbar wird sich dann natürlich auch nur dann um europäische Firmen handeln, die das machen. Da gibt es auch verschiedene Beispiele für diese Prozesse, wo Deutschland schon ganz tief drin steckt, zum Beispiel in Äthiopien mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. Ist aber von der Idee her auch alles nichts Neues. Also schon die vorangegangene Bundesregierung und auch schon ihre Vorgängerregierung haben Afrika irgendwie zum Chancenkontinent erklärt und gesagt, ab jetzt machen wir alles neu. Praktisch ist es aber beim Alten geblieben. Und auch die Initiativen der G8, die sich ja nach außen immer gerne so lesen, sage ich mal zum Beispiel 2004 wurde da hinsichtlich Afrika die Global Peacekeeping Operation Initiative gegründet, wo es dann hieß, ja, zukünftig soll Afrika seine Konflikte selber lösen können. In der Konsequenz haben dann die USA hunderttausende Soldaten von afrikanischen Staaten, natürlich auch Staaten, die man dementsprechend Einfluss nehmen konnte, ausgebildet, die jetzt in den verschiedenen Konflikten in Nachbarstaaten aktiv sind. Die Europäische Union hat aus ihrem Entwicklungsfonds, dem European Development Fonds, ein Teilbudget ausgegliedert, die African Peace Facility, mit der über die mittlerweile fast 2 Milliarden Euro Militäreinsätze afrikanischer Staaten geflossen sind. Also über 1 Milliarde Euro sind aus der europäischen Entwicklungshilfe infolge dieser G8-Beschlüsse, G7-G8-Beschlüsse, allein in den somalischen Bürgerkrieg geflossen. Da werden die Soldaten Kenias, Äthiopiens, Ugandas bezahlt dafür, dass sie letzten Endes einen Stellvertreterkonflikt auf somalischen Boden austragen. Und das ist dann letztes oder vorletztes Jahr auch passiert, dass die Europäische Union gesehen hat, dass das jetzt auch ein bisschen teuer wird. Und dann wurden einfach mal in Brüssel per Beschluss die Löhne der äthiopischen, kenianischen Soldaten um 20% reduziert. Und das heißt dann afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme. Also insofern ist es auch auf beiden Seiten nichts Neues und da jetzt von dem aktuellen Gipfel auch nichts anderes zu erwarten, außer dass da vielleicht noch ein größerer Reis von Groß- und Regionalmächten, also eben G20 statt G7, einbezogen wird. Das ist ja auch recht passend, wenn man sich die Interessenlage da anguckt, was Rohstoffe und landwirtschaftliche Nutzflächen etc. angeht.